Alltagschinesisch. In der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语. Meiri汉语. Hallo, 大家好. Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好, ich bin Thomas. Das letzte Mal haben wir uns darauf konzentriert, über den Bereich Arbeit zu sprechen. Wiederholen wir also zuerst noch einmal die Schlüsselsätze, in Ordnung? Okay. Wann beginnt deine Arbeit? 你每天几点上班? Ja, fast richtig. Hör bitte genau zu. 你每天几点上班? Ich verstehe. 你每天几点上班? Richtig? Ja, fragt man nach dem Feierabend, so kann man Folgendes sagen. 你每天几点下班? 你每天几点下班? Gut. Und wie fragt man nach bereits ausgeübten Berufen? Man sagt, 你以前做过什么工作? Ich verstehe. 你以前做过什么工作? Welchen Beruf hast du vorher ausgeübt? Und abschließend, wie lange arbeitest du schon hier? Das habe ich leider vergessen. Kein Problem. Hör bitte genau zu. 你在这里工作多长时间了? 你在这里工作多长时间了? 多长时间了? 这里, here. 这里. 多长时间, wie lange? 多长时间. Gut, wollen wir uns die Unterhaltung der letzten Lektion noch einmal ganz anhören? Aber sicher. 你每天几点上班? 早上9点. 那你每天几点下班呢? 晚上5点. 你以前做过什么工作? 我以前是记者,你呢? 我以前是医生。你在这里工作多长时间了? 2年了。Gut, soviel zur Wiederholung. Weiter geht es nun mit unserer heutigen Lektion. 你最近忙吗? 你的爱好是什么? 我喜欢看书。周末你一般干什么? Es geht heute also um Hobbys. Vorneweg jedoch die Frage, bist du in letzter Zeit sehr beschäftigt? Das heißt auf Chinesisch, 你最近忙吗? 你最近忙吗? 最近 heißt in letzter Zeit. 最近. Mang bedeutet beschäftigt. Mang. Noch einmal. 你最近忙吗? 你最近忙吗? Gut, weiter geht es mit dem ersten Dialog. 你最近忙吗? 我很忙. 忙什么? 工作. Das war also der erste Dialog. Üben wir den Satz noch einmal. 你最近忙吗? 你最近忙吗? Bist du in letzter Zeit beschäftigt? Wunderbar. Eine Frage nach den Hobbys von jemandem ist zum Beispiel, was sind deine Hobbys? Wie sagt man das auf Chinesisch? Man kann sagen, 你的爱好是什么? 你的爱好是什么? Richtig. 爱好 heißt Hobby. 爱好. 是什么? Was sind? 是什么? 你的爱好是什么? 你的爱好是什么? Was sind deine Hobbys? Okay, hören wir uns nun den zweiten Dialog an. 你的爱好是什么? 我喜欢看书。你呢? 你有什么爱好? 我喜欢旅游。 你的爱好是什么? 你的爱好是什么? Was sind deine Hobbys? Hobby heißt also auf Chinesisch 爱好. 爱好. Und 是什么 bedeutet was sind? 是什么? Gut, hier noch einmal der zweite Dialog. 你的爱好是什么? 我喜欢看书。你呢?你有什么爱好? 我喜欢旅游。 Nehmen wir an, ich lese gerne. Wie kann ich dann 你的爱好是什么 auf Chinesisch beantworten? Ich schlage vor, du sagst, 我喜欢看书。 我喜欢看书。 喜欢 heißt mögen. 喜欢。 看书 heißt wörtlich lesen Buch. 看书。 我喜欢看书。 我喜欢看书。Ich lese gerne. Gut gemacht. In dem Dialog kommt auch der Ausspruch Nina vor. Was bedeutet das? Es heißt so viel wie und du? Nina. Und ich verstehe auch nicht, was der Mann in dem Dialog antwortet. 我喜欢。 我喜欢旅游。Das bedeutet Ich reise gerne. Alles klar. 我喜欢旅游。Kannst du mir auch noch sagen, wie man auf Chinesisch sagt, was machst du normalerweise am Wochenende? Versuche folgender Satz. 周末你一般干什么? 周末你一般干什么? 周末, Wochenende. 周末。 一般, normalerweise. 一般。 干 heißt machen. 干。 Und 干什么 heißt was machen. 干什么。 周末你一般干什么。 周末你一般干什么。Was machst du normalerweise am Wochenende? Okay, und hier der letzte Dialog. 周末你一般干什么? 打网球。 Bevor wir uns die gesamte Unterhaltung anhören, wie üblich noch einmal eine Wiederholung von dem heute Gelernten. Zuerst, bist du in letzter Zeit sehr beschäftigt, heißt auf Chinesisch 你最近忙吗? 你最近忙吗? Und was sind deine Hobbys, heißt 你的爱好是什么? 你的爱好是什么? Wenn man gerne liest, kann man antworten 我喜欢看书。 我喜欢看书。 Und wenn man wissen will, was jemand am Wochenende macht, wie fragt man danach? 周末你一般干什么? Sehr gut. Und nun die gesamte Unterhaltung. 你最近忙吗? 我很忙。 忙什么? 工作。你的爱好是什么? 我喜欢看书。你呢?你有什么爱好? 我喜欢旅游。 周末你一般干什么? 打网球。 Sehr schön. Weiter geht es mit den Hinweisen zur chinesischen Kultur. Ein chinesisches Sprichwort sagt, wie der Baum seine Rinde, so hat der Mensch sein Gesicht. Das bedeutet, der Mensch hat ein Schamgefühl. Die Chinesen legen viel Wert auf Mianzi.Damit ist das Prestige, der Ruf oder das Gesicht gemeint, beeinflusst vom Konfuzianismus, demzufolge Harmonie auch in der zwischenmenschlichen Kommunikation als sehr wertvoll betrachtet wird, ist es in China sehr wichtig, in der Öffentlichkeit das Gesicht des Gegenübers zu wahren. Selbst unter Freunden werden viele nur vorsichtig angesprochen.Das Gesicht des anderen zu wahren, zeugt von Respekt und hilft dabei, das Miteinander ausgeglichen zu gestalten. Und schon sind wir wieder am Ende unserer heutigen Lektion. Wie immer haben wir noch eine Quizfrage für Sie. Wie sagt man, was sind deine Hobbys auf Chinesisch? Schicken Sie die Antwort an ger@cri.com.cn. Mehr Informationen finden Sie unter german.cri.cn. 再见! 再见!